HR3 Club Night. Und heute mit Mark Spoon. Ab geht's. So you are all over to the limited drum band in the dancehall session. Can we don't play with sound blast? Sound boy can make bass. Any pussy does dead. Strumming the plates with our fingers. Eliminate sounds with our songs. Killing a sound boy with this sound. Killing a sound boy with this sound. Taking sound boys' lives with this dog, killing him softly. You hear with this sound. You request this, so we want. Strumming their fate with our fingers, singing their lives with our words, killing them softly with this song, killing them softly with this song, telling their whole lives with these words, killing them softly with this song. This is why Clef Refuge cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time. Hey yo, L, you know you got the lyrics to make a nigga go shh. They heard we sang a cool song. They heard we had a style. And so they came to see us and listen for a while. And there we were, these young kids, just a little kid, strangers to their eyes, strumming their face with our fingers. One time, singing their lives with our words. Two times, killing. Kept on rhyming as if they weren't there. 'Cause I don't see them. I know they wish we'd finished, but we just kept right on, strumming their face with our fingers. One time, singing their lives with our words. Two times, killing them. Put your hands together for El Boogie from the refugee camp. Refugees up in here. You know how El we Boogie do. Why Clef Fries? Well, why Clef up in here? My man, Little Bass. Up in here. Jerry, see, one time. Oh, rock. Let me hear you scream. And if you really, really came to party, then let me hear everybody. Everybody. Say, we came to party. We came to party. Everybody put your hands together like this. Come on, clap. Yeah. Let me hear you clap. Yeah. Everybody clap, clap, clap. Now here's a funky beat. Now here's a funky beat. Now here's a funky beat. Now here's a funky beat. Now here's a funky beat. Now here's a funky beat. Now here's a funky beat. Now here's a funky beat. Now here's a funky beat. Now here's a funky beat. We'll be right back. 21.30 Uhr, HR3 Radioservice. Wir haben keine Meldungen. Weiter geht's mit Mark Spoon in der HR3 Club Night. We'll be right back. London's most exclusive P-Funk station, reminding you to boogie down, boogie down, and boogie down. The funk be with you. Das ist die Club Night mit Mark Spoon. Summertime, P-Funk Time. Don't. Nächste Woche ist es soweit. Die HR3 Club Night und das Aufschwung Ost in Kassel präsentieren Operation Beatblitz. Am 15. Juni, also am Samstag, in Salzmanns Factory in Kassel in der Sandershauser Straße. Die DJs, die dabei sind, sind Karl Cox, Johnson, Tanit aus Berlin, Death Sound, die Aufschwung Ost-Residents Pierre, Marky, Chi und Nico. Außerdem mit dabei BBM und der Spürer live. Tickets gibt's für 35 Mark bundesweit über CTS oder direkt beim Aufschwung Ost in Kassel. Telefon 0561 für Kassel 577648. Also nicht vergessen, kommenden Samstag HR3 Club Night live aus Kassel aus dem Aufschwung Ost. Mehrere Ebenen, 3-4 Ebenen sind's mit vielen, vielen DJs. Operation Beatblitz. 22 Uhr HR3 Radioservice. Wir haben keine Meldungen und weiter geht's mit Mark Spoon. HR3 Club Night. Mark Spoon live on the mix. Give it up. Nach wie vor die Club Night von HR3 live aus dem Hessischen Rundfunk. Wide awake in my my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. 22.30 Uhr, HR3 Radioservice. Wir haben keine Meldungen. HR3 Club Night mit Mark Spoon. Thank you. Ja, nach wie vor die Club Night mit Mark Spoon. Jetzt kommt der Mark Spoon Party-Tipp. Ganz klar, Love Park in Hanau im Dunlop-Bad. Bescheuerter Name. Am 23. Juni, Love Park, Hanau, Dunlop Bar. Das fängt nachmittags schon an. Guckt einfach nach Flyern und so weiter, Poster. Jetzt könnt ihr 5 Freikarten gewinnen, würde ich mal sagen. Wer hier anruft und sagt, wer der super tolle DJ ist, der da auflegt an dem Tag. 155-601, anrufen und Bescheid sagen. genau, 23 Uhr, HR3 Radioservice. Wir haben keine Meldungen. Die HR3 Club Night im Internet beim Server von Techno Online. Die Adresse http://www.techno.de/clubnight. Die E-Mail-Adresse ist dafür etwas leichter zu merken. Sie lautet clubnight@techno.de. Aktualisiert wird die Playlist im Internet jeweils montags, genauso wie im Videotext von Hessen 3, Tafel 434. Und wer die Playlist schon ein bisschen früher haben möchte und nicht erst bis Montag warten will, der holt sie sich am besten direkt in der Internet-Website vom HR. Die Adresse ist www.hr-online.de und dann geht's weiter im Frame über HR3 zur Club Night natürlich. Dort ist sie meistens 2 Stunden nach der Sendung, das heißt heute Nacht ab 2 Uhr. Ja, und noch ein kleiner Tipp, wir bekommen viele E-Mails, dass wir es nicht regelmäßig aktualisieren würden. Liegt meistens nicht an uns, sondern da muss man ganz einfach mal den Reload-Button bei Netscape drücken. Ich glaube, bei Microsoft Explorer ist es der Refresh-Button. Und dann kriegt man die ganz, ganz frische Liste. Jetzt geht's hier weiter in der HR3 Club Night mit Mark Spoon. Thank you. Es ist nach wie vor die Klappnadel mit Mark Spoon aus dem Dorian Gray. Morgen früh bin ich auch im Dorian Gray. Hoffentlich hier auch. Klappnadel, R3. Oh. Dorian Gray. Hey. association. Smells, sounds, and images from the present could possibly trigger them. Hardline Club Night, Max Boom, live aus dem Hessischen Rundfunk. Morgen früh Dorian Gray. Nicht vergessen, Love Park, 23. Juni in Hanau, Dunlop Bad mit Sven Fate und DJT. Happy, happy, happy Birthday an die Chris. Uhr, HR3 Radioservice, wir haben keine Meldungen. Und nochmal die Info zum Rap-Server von HR3. Die Playlist gibt's nachher ab 2 Uhr nachts dort. Die Adresse www.hr-online.de. Dann im Frame folgen. Außerdem nicht vergessen, nächste Woche am Samstag, 15. Juni, senden wir live aus dem Aufschwung Ost in Kassel. Volles Brett mit Karl Cox, den ganzen Frontpage-Leuten. Ja, hingehen und abfahren. Hier ist der Max Buhn in der HR3 Club Night. every nuance, smell, sound, perfect accuracy.

Club Night. We'll be right back. So, das ist der Mark Spoon. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das war die Club Night Hard 3 live aus dem Hesseland. Morgen früh bin ich in Dorian Gray, wie schon tausendmal gesagt. Hoffentlich sehen wir uns alle. Das ist die neue Everything But The Girl Walking Round. Danke, tschüss. Auf keinen Fall gute Nacht. Nachrichten.